Die russische Dampfwalze ging zertrümmert rückwärts. Die französischen Heere konnten nicht in Berlin Parade halten. Siegreich drangen die deutschen Armeen in die Länder der Feinde ein. Schon zweifelte man im feindlichen Ausland 1917 am Sieg und machte sich auf einen Zusammenbruch der Ententeheere gefasst. Da verführte Juda, vorab der übergeschäftige judenblütige Erzberger, die jüdisch gerichteten Reichstagsparteien, indem ihnen die Lage trügerisch schwarz vorgemalt wurde, zur Fassung der Friedensresolution von 1917, die dem deutschen Volke den Siegeswillen lähmte und dem Feinde neuen Vernichtungswillen einflößte. Der judenblütige freimaurerische Reichskanzler Bethmann Hollweg aber tat gerade immer das, was den Plänen Alljudas förderlich und Deutschland schädlich war. Es sei nur an die Einstellung des U-Boot-Krieges 1916 erinnert, welcher England nach Geständnissen unserer Gegner, zum Beispiel des amerikanischen Staatssekretärs Daniel, nach wenigen Monaten auf die Knie gezwungen hätte. Neue Hilfsvölker schleppte Juda gegen uns heran. Die ganz in den Händen jüdischer Großkapitalisten befindliche amerikanische Regierung und ihr jüdisch gesinnter und jüdisch beratener Präsident Wilson, auch ein Freimaurer, boten die ganze Kraft Amerikas gegen uns auf und mobilisierten bezeichnenderweise in erster Linie die Söhne der eingewanderten Deutschen gegen uns. Deutsche Kraft sollte die deutschen Helden vernichten. Welch berechnende, teuflische Niedertracht und Bosheit! Christus nannte die Juden nicht umsonst Kinder des Teufels. Trotzdem hielt das deutsche Heer stand. Ja, es schien sogar infolge der Frühjahrsoffensiven von 1918 die Feinde in kurzem zu überrennen. Entsetzen fasste Juda. Es drohte ihm, um Kopf und Kragen zu gehen. Da fasste es einen Plan, das deutsche Heer von hinten zu erdolchen. Mit 500 Millionen englischer, jüdischer und russischer Gelder wurde ein noch teuflischerer jüdischer Feldzug gegen uns geführt, den der englische Jude Northcliffe, also Herr Stern, als Propagandachef leitete. Ein Heer von russischen Juden und jüdischen Agenten reiste in Deutschland umher und verbreitete Flugblätter, in denen gegen den angeblichen deutschen Militarismus, gegen angebliche Eroberungspläne der Alldeutschen und Fürsten losgezogen wurde, die Unmöglichkeit eines Sieges des deutschen Heeres, die angeblich überaus schlechte Verpflegung der Soldaten dargetan, die Notlage im Innern übertrieben und dem deutschen Volke vorgegaukelt wurde, dass wir schon längst einen Frieden der Gerechtigkeit haben hätten können, wenn Kaiser und Heeresleitung gewollt hätten. Die Arbeiter wurden, wie ein sozialdemokratischer Vereinsvorstand in meinem Beisein öffentlich erzählte, in einem geheimen Rundschreiben in der ersten Hälfte des Jahres 1918 zum offenen Landesverrat aufgefordert, unter dem Vorgeben, ein Sieg Deutschlands gefährde die Errungenschaften der Arbeiter. Den Bauern machte man weiß, im Falle eines Sieges Deutschland käme in jedes Dorf eine Kaserne und so weiter. Das jüdische Gift wirkte. Das nervös gemachte deutsche Volk glaubte den Schwindel. Sich selbst rühmend konnte ein jüdisch gestempelter sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter am 14. Dezember 1918 in einer Rede in Magdeburg bekennen: »Wir haben unsere Leute, die an die Front gingen, zur Fahnenflucht veranlasst. Die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert, mit falschen Papieren ausgestattet, mit Geld und unterschriftlichen Flugblättern versehen. Wir haben diese Leute nach allen Richtungen, aber hauptsächlich wieder an die Front geschickt, damit sie die Frontsoldaten bearbeiten und zermürben sollten. Diese haben die Soldaten bestimmt zu überlaufen, und so hat sich der Verfall allmählich, aber sicher vollzogen. Die Reichsregierung hat diesen Vaterlandsverräter bis heute noch nicht erschießen lassen.« Bald trieben sich Hunderttausende von Deserteuren in Deutschland umher, und die mit Freimaurern durchsetzte Regierung, der Reichskanzler Prinz Max von Baden ist selbst Freimaurer, tat nichts, um diesem Landesverrat zu steuern. Es kam mit der Notwendigkeit eines Naturgeschehens der Zusammenbruch, nachdem jüdisches Geld zudem auch Bulgarien zum Abfall verleitet und die österreichische Front durch Verrat zerrissen hatte. Der 9. November 1918 brachte die vom Judentum schon längst vorbereitete Revolution, das größte Verbrechen aller Zeiten am deutschen Volke. Die Juden um Cohn, Haase und Landauer und ihre Genossen rühmten sich laut und öffentlich, sie gemacht zu haben. Die Folge war der übereilte Abschluss des Waffenstillstandes, den wiederum ein Jude, der getaufte Erzberger, unterschrieb, und zwar mit lächelndem Munde und ohne ein Wort des Widerspruches. Dem dummen Volke wurde von der jüdischen Presse, von Juden und Jüdlingen weisgemacht, nun marschiert die Weltrevolution. Die internationale Sozialdemokratie wird die Regierungen der Entente zwingen, einen Frieden der Gerechtigkeit ohne Kriegsentschädigung und Gebietsabtrennung mit uns zu schließen. Wir brauchen keine Waffen mehr. Völkerversöhnung, Völkerbund, Völkerverständigung, Weltfriede, alle Not hat ein Ende. Nie wieder Krieg, so rief froh und glücklich das betörte Volk und zerbrach freudig wie ein Kind die ehedem dem Feinde furchtbaren deutschen Waffen unter dem Hohnlachen der Entente und des wissenden Weltjudentums. Aber es hieß bald, gelogen wie gedruckt und belogen und betrogen. Keine Hand rührte sich im Ausland für uns. Die englischen roten Genossen wallten nach der Schließung des Waffenstillstandes in feierlichem Zuge zur Paulskathedrale und dankten Gott in feierlichem Hochamt für den Sieg über das deutsche Schwein, während der französische Arbeiter erst recht sein »Kreuzige ihn« zu uns hinüberbrüllte und sich auf die große Kriegsentschädigung freute, die das deutsche Schwein der Boche zahlen sollte.